Zeit, gleich bereit. Los, Stand by, los bei 3. Date um 4, bin noch hier. Bin zu spät, ob das geht. Komm nicht rein, kann das sein? Kann nicht hin, wie ich will. Keine Ruhe, hör nicht zu. Termin um 4, brauchen wir. Kleinkredit, Frau muss mit, Schnitt zu teuer, ungeheuer, toller Wagen, kann ich klagen. Gehalt zu klein, du armes Schwein, mehr Prozent, Trend verpennt, Sozialbetrug, gibt's genug, Viererharz, weggequarzt. Sonnenbrand, früh erkannt, Tropennacht hat Spaß gemacht.